sehen wir so den König, idealstem Streben folgend, einen Staat des Rechtes und der Ordnung verwirklichen, so müssen wir umso schmerzlicher die Tragik feststellen, die über diesem Herrscherwerke liegt. Seine Aufbautätigkeit kommt in erster Linie den Römern zugute. Diese aber werden ihm keinen Dank zollen, sondern durch seine Fürsorge wieder erstärkt auf Abschüttelung der gotischen Herrschaft sinnen. Zum Schlusse weiß der König selbst, dass zwischen römischer und germanischer Artung auch das großherzigste Kompromiss nicht Raum hat. Die besten und aufrichtigsten der Römer müssen, inneren Zwange folgend, sich gegen ihn verschwören, innerlich zu Verrätern werden. So erwächst am Ende seiner Regierungszeit die Notwendigkeit, gegen das Römertum, das zugleich den Katholizismus bedeutet, vorzugehen. Anicius Boetius, der mannhafteste unter den Römern, wird in den Kerker geworfen und mit seinem Schwiegervater Symmachus zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Kerker hat er das herrliche Buch über die Tröstungen der Philosophie geschrieben. Auch der Papst Johannes wird verhaftet und stirbt im Gefängnis, sehr unangenehm für den König. Im Hintergrunde steht immer schon Byzanz. Die Gestalt Theoderichs wächst über seine persönlichen Enttäuschungen hinaus in die Höhe weltgeschichtlicher Tragik, da er in seiner Person das Schicksal der Ostgoten und überhaupt der besten germanischen Wandervölker verkörpert. Die Ostgoten, wie ihre Brüder die Westgoten und Vandalen, sind als ein innerlich sehr junges Volk von einfachem Wesen überraschend schnell in den Besitz großer Reichtümer und weiter Reiche als Herren in den Bereich eines überaus verfeinerten Lebens gekommen. Ihr Herrentum wies sie auf den Krieg als einzige würdige Beschäftigung. Sie hatten aufgehört, Bauern zu sein oder nie recht angefangen. Seit Jahrhunderten waren sie an Veränderungen ihrer Wohnsitze gewöhnt und schon lange aus dem Mutterboden ihrer alten Verhältnisse und Traditionen geworfen. Nun standen sie als eine kleine Minorität unter der Bevölkerung Italiens und hatten vor sich eigentlich keine Zukunft. Sie konnten kein lebensfähiges Volk werden, da ihnen das gesunde, unerschöpfliche Bauerntum auf selbstbearbeiteter Scholle fehlte. Vermochten sie sich nicht einzuwurzeln oder mit der römischen Bevölkerung zu verschmelzen, so musste die kühne Heldenschar irgendeinmal einer Übermacht erliegen. In der Art ihres Daseins liegt das Schicksal des Untergangs beschlossen. Und über diese Schicksalsgebundenheit erhebt sich der König, mit einer einmaligen, eigenartigen und persönlichen Lösung versuchend, das Unmögliche zu schlichten. Es gelingt ihm für die begrenzte Zeit seines Lebens, aber er steht in einer grenzenlosen Einsamkeit. Sein Werk hebt sich über den Zwang der Gegebenheiten, es will die Gesetze der Welt ausschalten und muss einmal scheitern. Der junge Theoderich hat zu viel aus den Brunnen der Antike getrunken. Die 10 Jahre in Konstantinopel bleiben nicht ohne Folgen. Nach diesem König wird niemand sein Werk weiterführen können. Schon die seltsame Doppelart Theoderichs, Bewunderung für die Antike, zugleich Liebe für sein germanisches Volk, dazu noch höchste Einsicht für das gemeinsame Lebensinteresse der germanischen Völker, kann nicht auf einem Nachfolger vererbt werden. Sie trägt den Stempel des genial Einmaligen. Bei den Nachfolgern muss es auseinanderklaffen, entweder rein gotisch oder römerfreundlich, ohne das eigene Volk mehr zu verstehen. In diesem Sinne wirft es noch einen Schatten auf das Bild des großen Gotenkönigs, dass er keinen Erben im eigentlichen Sinne hat, dass sein Haus nach seinem Tode für die Ostgoten nur noch ein Unglück bedeutet. Theoderichs Tochter hat ihre Augen ausschließlich auf die römische Welt gerichtet. So steht der Große vor uns, einsam, wie ihn mit unheimlicher Schärfe das Nibelungenlied erfasst. Der Nürnberger Erzgießer Peter Fischer hat das Bronzebild des Theoderichs, König der Ostgoten, in der Innsbrucker Hofkirche mit seltener Einfühlungskraft geschaffen. Schwermütig steht der König da, das sinnende Haupt auf die Hand gestützt, ein Kämpfer, aber einer, der weiß, dass er mitten in einem sieglosen Kampfe ist. Es vollendet das Bild der Tragik, wenn wir die Außenpolitik des eigenartigen Mannes, sein Verhältnis zu den anderen Germanenvölkern ins Auge fassen. Hatte er einst als brutaler Eindringling das Lebenswerk des Odovaker zerstört, ihn selbst treulos niedergestoßen, so sehen wir ihn seitdem eine Politik des Friedens führen, die dem entspricht, was der Gautenkönig Beowulf in dem angelsächsischen Heldenliede von sich rühmen darf. Nie brach ich den Frieden aus Frevelmut, kein tückischer Schwur beschwert mich im Tod. Er wirkt mit den Mitteln der klugen Überredung und durch die Bande glücklicher Verschwägerung in Richtung eines Bundes der germanischen Völker. Dem Vandalenkönig Trasamund gibt er seine Schwester zur Gattin, zugleich eine Leibgarde von angeblich 6000 Goten. Dem Burgunderkönig Sigimund, dem Westgotenkönig Alarich II. Vermählt er seine Töchter, dem Thüringer Fürsten Hermanifred seine Nichte. Er selbst heiratet die Schwester des wichtigsten unter allen diesen, des kriegerischen Frankenkönigs Chlodwig. Überall stiftet er Frieden, und mit diesem Frieden erhebt sich die Autorität des Ostgotenvolkes über alle seine germanischen Brüder. Diese großartige, in ihrem ganzen Konzept weit ihrer Zeit vorauseilende Politik findet ihren gefährlichsten Gegner in dem rücksichtslos um sich greifenden Chlodwig. Die ganze Schwäche der ritterlichen, auf eine kleine Herrenschicht beschränkten Ostgermanen gegenüber den auf ein starkes Bauerntum gestützten Westgermanen offenbart sich in den Beziehungen der beiden Könige. Immer wieder muss Theodorich eingreifen, um seine germanischen Freunde vor dem Vernichtungswillen des brutalen Franken zu retten. Er, der den Frieden wünscht, weil er weiß, dass die bisher so unerhört vom Glücke begünstigten Germanen ihn brauchen, um in der eroberten Welt einwurzeln zu können, muss wiederholt zum Schwerte greifen. So kann der mörderische Bauer Chlodwig zur Freude der Byzantiner wahrscheinlich auch im Einvernehmen mit dem Kaiser das großgermanische Konzept des Theodorich gefährden und zum Verkümmern bringen. Der Ostgotenkönig nimmt nach der Niederlage der Alemannen 496 Teile des Volkes in seinem Gebiete auf und siedelt sie in der Ostschweiz an. Er schützt das Burgunderreich 502 vor dem Überfalle des Frankenkönigs. Die törichten Burgunder aber lohnen mit Undank. Als Theodorich im Jahre 507 bemüht ist, einen Krieg Chlodwigs gegen die Westgoten zu verhindern, schlagen sie sich in völliger Verblendung auf die Seite, von der ihnen 502 und dann noch später der Untergang droht. Sie fallen mit den Franken über die Westgoten her, während der Ostgotenkönig durch byzantinische Aktionen gebunden ist.